Mein Name ist Paul Cox. Zwei Stunden waren wir schon unterwegs. Unterdessen lief meine Denkmaschine auf Hochtouren. Vera und Jumek hatten mir beide gesagt, dass Kratschik die Aktien gehabt hatte. Ergo hatte er selbst die Dinger gestohlen. Und zwar zur gleichen Zeit, als er Annette Dumont den braven Privatdetektiv vormimte. Ich konnte mir auch leicht zusammenreimen, wie er an die Papiere herangekommen war. Rechtsanwalt Wallings, dem sie einmal anvertraut worden waren, hatte sie seiner Freundin Elora Crawfield gegeben. Und in Eloras Villa hatte sie Kratschik dann gefunden. Er wurde ermordet und seither waren die Aktien verschwunden. Und genau wie die Polizei hielt Jumek mich für den Mörder. Dabei war eines klar, der Mann, der Kratschik ausrangiert hatte, der hatte sicher auch die Aktien. Da aber Jumek die Aktien suchte, konnte er kaum der Mörder sein. Und selbst wenn es mir gelingen sollte, Jumek ein Schnippchen zu schlagen, lag der Mordverdacht nach wie vor auf mir. Und der Tanz mit der Polizei ging endlos weiter. Ach ja, also so gerne ich Auto fahre, diese Fahrt gehörte nicht zu den schönsten Erinnerungen meines Lebens. Aber endlich kamen wir doch zur Küste und zu der Fischerhütte. So, da wären wir. Geben Sie mir die warmen Schlüssel, Fuchs. Aussteigen, ihr beiden. Und merkt euch, ich schieße, wenn ich eine falsche Bewegung sehe. Aha. Das also ist Ihr Nest. Ja, hier haben wir Ruhe, uns ausgiebig zu unterhalten, Cox. Hier sucht uns niemand. Nettes kleines Häuschen, nicht? Reizen. Wie geschaffen zur Auffrischung strapazierter Gangsternerven. Ich freue mich, dass Sie Ihren Humor noch behalten haben, Cox. Nach allem, was passiert ist. Ach, glauben Sie mir, nach allem, was noch passieren wird, dann müssen Sie sich anstrengen, Ihren Humor zu behalten. Wirklich? Ja. Sehen Sie die Möwe dort? Ja. Dann passen Sie mal auf. Hey, Donnerwetter. Kein schlechter Schuss. Ich treffe immer, Cox. Merken Sie sich das. Und nun kommen Sie. Hören Sie auf, Cox. Warum? Ich habe mit Ihnen zu reden. Bitte? Ich bleibe bei meinem Angebot. Sie sagen mir, wo die Aktien sind und Sie kriegen 10%. Flip, Sie haben nicht über die Aktien meines Bruders zu verfügen. Na? Tatsächlich? Also, Cox, wie ist es? Ach, vor allen Dingen ist es kalt hier. 10%? Also, wenn Sie schon pfeifen müssen, dann pfeifen Sie wenigstens was anderes. Oh ja, vielleicht können Sie mir einen Tipp geben, Vera. Was hören Sie denn gerne? Die Unterhaltung mit Jumet langweilt mich schon lange. Es täte mir leid, Cox, wenn Sie mich zwingen würden, diese Unterhaltung reizvoller zu gestalten. Ich habe Sie etwas gefragt. Mr. Jumek, dass Fuchs böse mit mir ist, kann ich verstehen. Sie glaubt, ich habe Ihren Bruder umgelegt. Aber Sie sollten Ihr schmutziges Mundwerk nicht ganz so weit aufreißen. So? Ja, denn wenn die Polizei erfährt, dass Sie mit Alfons Kratschik zusammen den Aktiendiebstahl vorbereitet haben... Wie kommen Sie denn darauf? Das ist doch ganz klar. Im Samovar erfuhren Sie von Annette Dumont, dass die Aktien aus Wallings Gewahrsam verloren gegangen sind. Sie vermuteten sofort, dass Wallings die Papiere auf Miss Crawfields Grundstück in Purley in Sicherheit gebracht haben könnte. Sie wussten, dass Kratschik die Schlüssel zu der Crawfieldschen Villa besaß und Sie beauftragten ihn, die Aktien zu suchen. Nicht wahr? So ist er doch an die Papiere herangekommen. Und um Zeit zu gewinnen, da hat er Miss Dumont vorgeschwindelt. Ich hätte sie geklaut. Woher wissen Sie das? Oh, das ist doch logisch. So. Vera, Sie stecken mit Cox unter einer Decke. Sie haben ihm alles erzählt. Ich habe ihm kein Wort gesagt. Sie lügen. An wen haben Sie mich noch verraten? An die Polizei? Reden Sie oder es knallt? Aber Mr. Jumek, wer spricht denn so mit einer Dame? Zu Ihrer Beruhigung, Vera hat mir tatsächlich nichts verraten. Also mein großes Ehrenwort. Sondern wer? Niemand. Ihre Machenschaften zu durchschauen, ist ja nicht so furchtbar schwer, Jumek. Sie sind eben leider ein bisschen einfältig. Sie reden zu viel, Cox. Sehen Sie, deswegen sollten Sie freundlicher zu mir sein. Wenn die Polizei das nämlich erfährt, könnte sie leicht auf den Gedanken kommen, ein gewisser Philipp Jumek hätte Streit mit seinem Kollegen Kratschik bekommen und ihn im Zorn erledigt. Sie irren sich, Cox, wenn Sie glauben, dass Sie noch jemals in Ihrem Leben einem Polizisten begegnen. Na ja. Also, gut, Cox. 20%. Ich glaube, mich zu entsinnen, vor einiger Zeit taktvoll darauf hingewiesen zu haben, dass es hier kalt ist. Fuchs, brauchen Sie uns einen Grog? Ach ja. Rum steht auf dem Fenster, Sims. Und Wasser? Nehmen Sie die große Kanne. Draußen ist eine Pumpe. Nein, das ist mir zu gefährlich. Es ist besser, ich gehe selber. Aber ich behalte das Haus im Auge. Wenn einer versucht, durchzubeinern, knallt es. Und Sie brauchen nicht einmal nachsehen, Cox? Die Hinterwand hat weder Türen noch Fenster. Und den Schlüssel, den nehme ich als Weltloch mit. Ei. Das ist aber ein sonniger Bursche, na, danke schön. Gehen Sie vom Fenster weg, Cox. Der schießt wirklich. Vera, wir haben nicht viel Zeit, ob Sie mich leiden können oder nicht. Wir sitzen jetzt im gleichen Boot. Jumek legt Sie genauso kaltblütig um wie mich. Es gibt für Sie nur eine Chance, lebend aus dem Schlamassel hier herauszukommen. Setzen Sie auf mich. Wie wollen Sie mir helfen, Cox? Ich werde unserem Freund zeigen, wer Paul Cox ist. Und ich glaube nicht, dass ihm das sehr gut bekommt. Aber seien Sie schönartig, Vera. Fallen Sie mir ja nicht in den Rücken. Er ist fertig mit Pumpen. Geben Sie mal den Spirituskocher. Den Kocher? Ja, schnell. Was machen Sie denn da? Warum schütten Sie den Spiritus aus? So, nun stellen Sie den Kocher zurück. Schnell. Wenn Sie jetzt Wasser kochen, dann müssen Sie Sprit auffüllen. Ja, verstehen Sie? Ja. Und dabei stellen Sie sich ungeschickt an und verschütten etwas davon. Ja, wieso denn? Also fragen Sie jetzt nicht. Tun Sie es. So, meine Lieben. Habt ihr schön geflirtet? Wie steht es, Cox? Haben Sie es sich überlegt? Also, ohne Grog kein Wort. Hier ist das Wasser, Fuchs. Ja. 20%, glaube ich, war mein letztes Angebot. Sie haben keine andere Möglichkeit. Sie sind Flip Jumek in die Falle gegangen. Eigentlich ist es viel zu großmütig von mir, Ihnen überhaupt Angebote zu machen. Ich beschäftige mich manchmal mit Horoskopen, Jumek. Ja. Ja, heute ist nicht Ihr Glückstag. Was Sie nicht sagen. Sie sind ein armer Irrer. Sie müssen sich verdammt einsam vorkommen, wenn Sie mit gesunden Leuten zusammen sind, was? Es ist kein Spiritus mehr im Koffer. Na ja, dann füllen Sie nach. Spiritusflasche steht da drüben. Ja, gut. Ja, aber bitte nicht hier auf dem Tisch. Wo denn sonst? Ja, passen Sie doch auf. Aufpassen, Sie verschütten doch alles. Danke, Vera. Hier ist das Feuer. Sind Sie wahnsinnig? Komm! Ach so. Aber nicht mit mir. Na komm, komm. Das wäre erledigt. Ich habe Ihre Pistole, Jumek. Vergessen Sie das ja nicht. Los, stehen Sie auf. Ja, schnell. Es wird hier gleich ein bisschen heiß werden. Gehen Sie voran, Vera. Los. Ich kann. Bleiben Sie doch stehen, Jumek. Kommen Sie. Ich kann nicht. Wieso? Ich bin hier hängen geblieben. Ich kann nicht mehr los. Helfen Sie mir doch, Mr. Cox. Ich brenne. Nein, komme. Verdammt. Wo sind Sie? Hier. Mein Mantel ist eingeklemmt. Oh, jammern Sie doch nicht so. Geben Sie mir die Hand. Verdammter Qualm hier. Los jetzt, fertig. Raus an die Luft. Komm. Danke, Mr. Cox. Ja. Reden Sie nicht drüber. Wo ist Jumek? Wo ist er? Adieu, Mr. Cox. Auf Wiedersehen. Hier bleiben, Jumek. Ich schieße. Stopp. Nicht getroffen. Das hat uns gerade noch gefehlt. Mr. Cox, Sie haben mir das Leben gerettet. Dafür haben Sie mir beim Spiritus-Trick geholfen. Vielen Dank. Ja, ehrlich gesagt, Ihretwegen habe ich es nicht getan. Ach, Sie halten mich noch immer für den Mörder Ihres Bruders. Also, Vera, merken Sie eigentlich nicht, dass wir genau dieselben Interessen haben? Sie wollen den Mörder Ihres Bruders finden und ich auch. Weshalb glauben Sie denn, dass ich mir die Beine ausreiße? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Alfons tot ist. Sie haben Ihren Bruder sehr gern gehabt, ja? Ja. Vera, jetzt erzählen Sie mir einmal alles, was Sie über die Aktiengeschichte wissen. Vielleicht kommen wir so hinter das Rätsel. Und lassen Sie nichts aus, bitte. Ja, Es war genau so, wie Sie vermutet haben, Mr. Cox. Flip Jomek hat den Anstoß gegeben. Er hat den Plan geschmiedet. Eines Tages kam er zu uns in die Wohnung und erzählte von einem Geschäft, das er vorhat. Ein Geschäft für dich. So? Es treiben sich einige herrenlose Aktien in der Weltgeschichte herum und suchen einen neuen Besitzer. Kein Interesse, Jomek. Aktien liegen mir nicht. Hör doch erst mal zu. Die Sache ist so simpel wie der Scharfsinn eines mittleren Polizisten. Heute Nacht kam eine kleine Schweizerin in den Club. Annette Dumont. Sie hat einen englischen Onkel, der ist gestorben und hat ihr einen Haufen Aktien vermacht. Wertvolle Aktien. 70.000 Pfund. Und? Soll ich ihr eine Glückwunschkarte schreiben? Du sollst zuhören. Na komm, spiel dich nicht auf. Deine Geschäfte stinken. Sei nicht kindisch. Die Aktien sind verschwunden. Keiner weiß, wo sie sind. Haha. Nur du, Junge, gell? Vielleicht. Lord Humphrey, so hieß der Onkel, hatte sie Rechtsanwalt Wallings in Verwahrung gegeben. Man hatte natürlich Wallings Hinterlassenschaft durchstöbert. Keine Aktien. Aber ich kann mir denken, wo sie sind. Wie klug du bist. Wallings hatte noch mehr Papiere veruntreut. Unter anderem ein paar Schatzanweisungen, die ich aus Amerika mitgebracht hatte. Ich habe Krach gemacht und die Papiere wiederbekommen. Und weißt du, von wem? Na? Von Wallings Freundin, Alora Craufeld. Ich wette, bei dir finden wir auch die Aktien. Und du hast die Schlüssel zu Aloras Villa. Verstehst du jetzt? Nicht für mich, Jomek. Was soll ich mit gestohlenen Aktien anfangen? Kannst du doch nichts verkaufen, weil die Nummern bekannt sind. Kalter Kaffee, wir verschachern sie unter der Hand. An einen Ausländer. Und was fängt ihr damit an? Nun, sobald er etwas damit anfängt, fällt er natürlich auf den Bauch, klar. Aber was kümmert uns das? Vera? Ja? Hast du gehört? Lass die Finger davon, Alfons. Diebstahl und Betrug sind... Ach, Quatsch. Für dich fällt ein Pelzmantel dabei ab, Fuchs. Du brauchst dir dein Gehirn nicht zu zermartern, Alfons. Es ist alles schon besprochen. Wilkie bringt die Sachen an den Mann. Wilkie? Mein Chef aus dem Samovar. Bei uns verkehren massenweise Ausländer. Und Miss Dumont, bitte. Was ist mit ihr? Die rennt doch natürlich zur Polizei und während ich noch Aktien suche, sucht mich schon Polizei. Nein, Junge, auch nein, dafür nein. Ist gesorgt. Miss Dumont wendet sich nicht an die Polizei, sondern an einen Privatdetektiv. Und? Wo ist da der Unterschied? Ich habe Miss Dumont für morgen Vormittag den Besuch des fähigsten Privatdetektivs von London angekündigt. Nun rate mal, wer das ist. Ja, keine Ahnung. Er heißt Alfons Gatschik. Was? Ja? Ich? Ist das eingefädelt? Das kann gar nicht schiefgehen. Die Aktien sind schon so gut wie in unserem Besitz. Was sagst du nun? Hm? Wie in alten Zeiten, nicht wahr? Nein. Nein, Jomek, das Geschäft mag gut sein, vielleicht. Aber es liegt mir nicht. Ist nicht meine. Aber er hat sich dann doch darauf eingelassen, Mr. Cox. 4 Tage hat er nach den Aktien gesucht. 4 Tage und 4 Nächte. Und am Abend des 4. Tages hat er mir dann von seinem Erfolg erzählt. Und dass er 3.300 Pfund Dividende abgehoben habe. Damit wollte er ins Ausland fahren, ohne Jomek etwas davon zu sagen. Aber ich bekam Angst und bat ihn, Jomek zu verständigen. Er rief ihn in meiner Gegenwart an. Und dann hat er sich von mir verabschiedet. Und das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Am nächsten Morgen war er tot und ich habe nicht einmal seine Leiche sehen können. Der Mörder hat sie weggeschafft. Ja, ja, ich weiß. Wo ist sie? Bitte sagen Sie es mir. Aber Füchschen, wie oft soll ich Ihnen das noch klar machen? Ich bin nicht der Mörder Ihres Bruders. Ich habe weder die Leiche noch die Aktien. Aber wer denn, Mr. Cox? Wer? Ja, eben, wer? Das müssen wir uns doch hier nicht in der Wildnis überlegen, Füchschen. Wie fühlen Sie sich? Können Sie einen Fußmarsch aushalten? Ja, anders kommen wir hier nicht weg. Gehen macht mir nichts aus, aber... Was denn? Meine Augen brennen so. Das ist doch kein Wunder bei dem Rauch. Waschen Sie sich das Gesicht. Ja, dort drüben am Brunnen. Ja, gut. Was denn jetzt schon wieder? Hallo? Vera? Fuchs? Hallo? Wo sind Sie? Vera! Antworten Sie doch, Vera! Fuchs! Wo stecken Sie? Sie war verschwunden. Und so viel ich auch schrie, sie blieb es. Dabei konnte sie praktisch nur in den Wald gelaufen sein, der ein paar Meter hinter der Fischerhütte begann. Aber wovor hatte sie Angst bekommen? Dass Jomek umgekehrt war, schien mir unwahrscheinlich, denn dabei hätte er mir ja in die Arme laufen können. Er wusste, dass ich seine Kanone hatte und keine Minute zögern würde. Nein, etwas anderes hatte Vera in Panik versetzt. Aber was? Nachdem ich eine halbe Stunde vergeblich im Walde herumgebrüllt hatte, spazierte ich zu dem rauchenden Trümmerhaufen zurück, der einmal Jumeks Fischerhütte gewesen war. Mit einem schwelenden Holzscheit entzündete ich mir eine Zigarette und beschloss, schlechte Laune zu bekommen, als ein Motorrad den Feldweg heraufratterte. Auf ihm thronte Thomas Richardson, mein ehrenamtlicher Leibwächter. Ich erzählte ihm lang und breit, was ich erlebt hatte. Doch auch er konnte sich keinen Reim darauf machen. Das einzig Klare war die Tatsache, dass mir Jumek durch die Lappen gegangen, dass Vera ebenfalls durchgebrannt war und dass wir bei den Resten der Fischerhütte nichts mehr zu suchen hatten. Also fahren wir. Wohin? Den Mörder von Kratschik suchen, denke ich. Ja, aber... Da sollen doch Jumek und Vera hinfahren, wo der Pfeffer wächst. Auf die können wir zur Not verzichten. Also sagen Sie mal, Mr. Cox, die Aktien sollten also in diesem Nachtclub verschachert werden, nicht? Im Samovar. Ja. Von Wilkie, dem Barbesitzer. Ja. Dann hat also Wilkie von Anfang an über den Diebstahl Bescheid gewusst. Vorausgesetzt, dass man Veras Erzählung glaubt. Ja, dann steigen Sie mal auf. Wenn wir durchfahren, dann sind wir in 3 Stunden in London. Ganz lustiger Laden, der Samovar, was? Ja, kann man wohl sagen. Halten Sie die Pistole fest, Richie. Hier gibt's Staub. Guten Abend. Ah. Guten Abend. Guten Abend. Suchen die Herren einen Tisch oder gehen Sie an die Bar? Kennen Sie Jumek? Wen bitte? Philipp Jumek, Ihren Vorgänger als Oberkellner. Nein, Sir, tut mir leid. Ich habe ihn nicht kennengelernt. Ober! 2 Cognac für neue Gäste, bitte. Was meinen Sie? Ach, nein. Danke. Wir zahlen selber, ja. Nein, aber ich lade Sie gerne zu einem Whisky ein. Oh, bitte machen Sie mir Freude. Ich zahle für Sie, ich zahle für jeden. Oh. Bitte, ich bin so glücklich. Ja, Sie sind, Ausländer, nicht wahr? Ich Perser, bitte. Hasafi, mein Name. Ah. Und so glücklich. Ja. Bitte, trinken Sie mit mir, Herr. Ja, warum nicht? Ich habe Geschäft gemacht. So gutes Geschäft. Ja. Das muss betränkt werden. Betränkt werden. Bitte, wirklich sehr gutes Geschäft. Sehr herzlichen Glückwunsch. Danke, bitte, sehr. Ich habe Aktien gekauft, wissen Sie. Wert 70.000 Pfund. Preis? Oh. 10.000 Pfund und darunter gehandelt auf 9. Auf 9, ja. So gutes Geschäft. Ja, wirklich. Ja. Na, Sie sind ja ein Mordskerl. Ja, werden Sie nicht glauben? Nein. Ja, doch, ich meine, darf ich es mal sehen? Sie nicht glauben? Bitte hier, bitte. Ah, danke. Oh. Ja. Richie. Ja, das scheinen ja die Aktien zu sein. Wer hat Ihnen das verkauft, Mr. Safir? Hasafi. Egal. Wer hat sie Ihnen verkauft? Wer verkauft? Ja. Bitte, warum fragen Sie? Weil ich eine Antwort haben möchte. Ich habe gekauft von einer Dame. Bitte, von einer jungen Dame. Hatte diese junge Dame zufällig auch einen Namen? Vermutlich, ja. Aber ich habe nicht vorgestellt. So. Bitte, aber wenn Sie fragen wollen, den Wirt, er hat Geschäft vermittelt. Ah, gutes Geschäft, guter Wirt und gute Dame. Gute Dame, bitte, ja. Noch einen Drink. Nein, danke, Mr. Hasa. Kommen Sie, Richie, schnell. Bitte, Sir, wohin möchten Sie? Danke, ich kenne den Weg. Entschuldigen Sie, aber... Ich möchte den Besitzer sprechen. Bedauere, Sir, Mr. Wilkie ist nicht zu sprechen. Für mich ist er zu sprechen. Geben Sie die Tür frei. Es tut mir außerordentlich leid, Sir. Vorsicht, Bürschchen, ich werde nervös. Aber... Weg da! Mach Platz! Aber, meine Herren... Kein Grund zur Aufregung, meine Herren. Nein, spielen Sie ruhig weiter. Spielen Sie ruhig weiter. So. Und nun werden wir sehen, ob Mr. Wilkie zu sprechen ist. Ja. Hallo? Darf man näher treten? Was gibt's? Ach, auf der Couch liegen Sie, Wilkie. Ich hatte Sie gar nicht gesehen. Was ist denn los mit Ihnen? Wie sehen Sie denn aus? Mr. Cox, wenn ich nicht irre. Sie irren sich nicht. Na, sehr begeistert scheinen Sie ja von unserem Besuch gerade nicht zu sein, Mr. Wilkie. Was wollen Sie, Mr. Cox? Sind Sie die Treppe hinuntergefallen? Noch kleiner Unfall, nichts von Bedeutung. Aller Achtung. Sie sind ganz ordentlich zugerichtet. Prügelei, hä? Was wollen Sie? Ach, Ich habe mich eben mit Mr. Hasafi unterhalten. Von mir aus. Woher stammen die Aktien, Wilkie? Na, antworten Sie. Sie können sich damit eine Reihe beachtlicher Schwierigkeiten ersparen. Wollen Sie mir vielleicht drohen? Fassen Sie es auf, wie Sie wollen, aber antworten Sie. Was heißt das? Muss ich noch deutlicher werden? Es sind Ihnen noch ein paar Zähne übrig geblieben, Wilkie. Möchten Sie gerne, dass ich die Ihnen auch noch einschlage? Na los, Antwort. Woher kommen die Aktien? Ich habe sie erworben und weiterverkauft. Normales Geschäft. Tja, dann wisst ihr es. Raus jetzt! Stopp, Freundchen, stopp. Von wem hast du sie erworben? Von einer Dame, nicht? Von welcher Dame? Von Vera Katschik. Versuch's nochmal! Und diesmal am besten mit der Wahrheit. Ich habe mich mit Vera stundenlang unterhalten. Die hatte die Aktien bestimmt nicht. Ich habe ja noch ihre Quittung hier. Bitte, Herr Amateurdetektiv. Tatsächlich, Mr. Cox. Ach, da stimmt doch was nicht. Wer hat Sie verprügelt? Was geht Sie das an? Hören Sie, Wilkie. Das ist hier kein harmloser Fall von Hehlerei. Hier geht's um Mord. Und ich nehme keine Rücksicht auf Ihren Zustand. Ich werde... Doch los. Ich sag's Ihnen ja. Philipp Joberg, was? Komm, komm, Freundchen. Kein Lampenfieber. Erzähle. Ich hatte das Geschäft mit Joberg abgeschlossen. Er wollte die Aktien liefern. Ich sollte sie verkaufen, aber... Irgendetwas muss quer gegangen sein. Und heute kam Vera Katschik. Was weiß ich, woher sie die Aktien hatte. Mich interessiert sowas nicht. Aber das Geschäft perfekt gemacht. Weiter. Auf einmal rauschte Jumek herein. War wütend, hat er alles erfahren. Asafi hat natürlich gequatscht. Wenn die Leute einen Sitzen haben, dann können sie ja nicht dicht halten. Und da hat sie Jumek als Punching Ball verwendet. Ach, wollte wissen, wohin Vera gegangen sei. Sie werden lachen, Wilkie. Ha, genau das wollen wir auch wissen. Ja. Müssen Sie sich aber beeilen. Es hat sich telefonisch 2 Fahrkarten nach Southampton bestellt. 2? Für wen die andere war, weiß ich doch nicht. Wann geht der Zug? 0:40 Uhr vom Victoria-Bahnhof. Ach, zu spät. Es ist 1:05. Auf dem Waterloo-Bahnhof hat der Zug eine halbe Stunde Aufenthalt. Abfahrt 1:18 Uhr. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir. Schnell, Richard. Ja, ihr Glück, dass Sie geredet haben, Wilkie. Raus jetzt, ihr Halunken. Los, Mr. Hasafi. Nehmen Sie Ihren Mantel, kommen Sie mit. Ja, warum bitte? Also, los, wir haben es eilig. Ja, aber kein Aber, los. Entschuldigung, die Bezahlung. Die Zahl brauchen. Achtung, Achtung, der Schnellzug nach Southampton fährt ab. Springen Sie auf, Hasafi! Springen Sie auf! Ja, bitte, Sir. So, ja. So, kommen Sie, Mr. Cox. Schnell, geben Sie Ihre Hand her. So, komm! So. Ja. Das hat gerade noch geklappt. Ich brauche jetzt die Regeln. Meine Herren, ich habe... Ja, also nicht aufregen, Hasafi. Nicht aufregen, ja. Wir wollen ja nur Ihr Bestes. Jetzt können Sie sich verschnaufen. Mein Bestes wollen Sie. Ja, aber ja, Sie haben sich doch übers Ohr hauen lassen. Ja, Ihre Aktien haben einen Wert von 70.000, aber doch nicht für Sie. Für Sie haben Sie allerhöchstens einen Wert von 2 Jahren im Gefängnis. Wegen Hehlerei. Die Papiere sind gestohlen. Aber bitte, liebe Herren, ich habe gekaufte Papiere für gutes Geld. Man kauft sowas an einer Börse und nicht in einem Nachtlokal. Ja. Oh, Sie meinen... Also ich glaube, wir müssen uns jetzt beeilen, Mr. Cox, sonst gibt es noch einen zweiten Mord. Jumek zaudert nicht lange. Wenn der Vera vor uns findet, dann... Ganz los, suchen wir. Entschuldigung, dürfen wir mal hier durch? Bitte sehr. Dankeschön. Hey, langsam. Ja, Verzeihung. Langsam. Wissen Sie, wir suchen jemanden. Ja und? Also Sie sind's ja nicht. Kommen Sie, Mr. Cox, weiter. Nur noch die Lokomotive. Also ich glaube, ich tot, wenn Wilkie uns angelogen hat. Er hat nicht gelogen, Richie. Was, wieso? Dort vorne geht Jumek. Ach, am Durchgang zum nächsten Wagen. Das ist der große Bursche. Ja, dann schnell! Die Fahrkarten, bitte. Lassen Sie uns durch. Die Fahrkarten. Ich habe keine. Ja, dann müssen Sie nachlösen. Ja, dazu haben wir keine Zeit. Ich bedauere es, Herr. Hier haben Sie 10 Pfund, das genügt einstweilen. Wir rechnen nachher ab. Ja, natürlich, aber was ist denn los, Herr? Wo wollen Sie hin? Hallo! Schreien Sie doch nicht! Also jetzt von Jumek natürlich nichts mehr zu sehen. Verflucht doch mal! Weiter, weiter! Weiter können Sie nicht. Da kommt nur noch der Gepäckwagen. Da! Hören Sie! Das ist sein Lachen. Kommen Sie! Ja! Ihr wolltet schlauer sein als ich, was? Jumek! Habe ich euch doch erwischt. Und wisst ihr auch, was euch jetzt bevorsteht? Lass mich los! Halt den Mund! Wer? Dein Bruder ist endgültig lebensmüde. Mach mal die Tür auf. Jumek, hören Sie doch! Ich gebe Ihnen ja das Geld, aber lassen Sie doch meinen Bruder Mach los! Lass die Tür auf! Lass mich los, du! Wenn die Tür auf ist, dann lass ich dich ja los, du! Hände auf, ihr drei! Da! Mit Jumek! Wer zuletzt lacht? Haben Sie die Notbremse gezogen, Sir? Ja, das war auch höchste Zeit. Bitte geben Sie ein dringendes Telegramm auf, Kondukteur. Herrn Inspektor Carter, Scotland Yard. Strandhotel Barmes? Scotland Yard. Ist Inspektor Carter da? Ja, er wartet schon die halbe Nacht auf Ihren Anruf. Inspektor Carter? Ja. Scotland Yard ist am Apparat. Na, endlich. Hier, Carter. Hier, Sergeant Potter. Herr Potter, was geht's denn? Cox und die ganze Bande sitzen im 0:40 Schnellzug nach Southampton. Ach, das hat aber gedauert. Ja, danke. Collins! Inspektor? Sagen Sie Miss Dumont Bescheid. Wir fahren sofort nach Southampton. Southampton, ja, gut. Sind Sie Inspektor Carter? Ja. Wachmeister Travers, Bahnpolizei seit Renten. Sehr gut. Dann wollen wir uns mal unsere Schäfchen abholen. Im ersten Wagen, Inspektor. Ja, und nun kam ich mir vor wie der Weihnachtsmann und der Osterhase in einer Person. Inspektor Carter freute sich trotz seiner kleinen Blamage sehr über die Beute, die wir für ihn an Land gezogen hatten. Philip Jumek, oder wie er sich in den Staaten genannt hatte, Flip McYouth, der Überschallgangster aus Chicago, seine Freundin Vera Kratschik und, also ich habe selten einen Menschen mit so großen, staunenden Augen gesehen wie den Inspektor, als Richardson ihm den Dritten im Bunde vorstellte. Und das, Inspektor, ist unsere verschwundene Leiche, Mr. Alphons Kratschik, höchstpersönlich. Nein. Doch. Das dürfte wohl der erste Mordfall Ihrer Laufbahn sein, der ohne einen Mord stattgefunden hat. Für Mr. Kratschik war das natürlich eine Kleinigkeit. Eine Schusswunde geschminkt, ein paar Tropfen Blut darüber geträufelt, die Luft angehalten. Dazu kamen die Dunkelheiten im Geräteschuppen und jeder Mann hielt ihn für tot. Sogar ich selbst. Ja, kann ich mal Ihre Papiere sehen, Mr. Kratschik? Ja, bitte, hier. Ja, tatsächlich. Also das ist ja toll. Und wir wunderten uns, wo die Leiche... Ja, weggelaufen ist sie, zu Fuß. Nur diesen Mr. Campbell von der Wach- und Schließgesellschaft in Purley, den sollten Sie noch ein bisschen unter die Lupe nehmen, Inspektor. Wieso? Die Wunde war doch geschminkt. Ja? Herr Campbell hat aber behauptet, einen Schuss gehört zu haben. Er hat einen Schuss gehört. Was? Nun, ja, ich habe erst Scotland Yard angerufen, um mitzuteilen, dass ich ermordet worden bin. Da aber kam Campbell die Straße rauf. Ich habe in Luft geschossen, damit ich einen Tatzeugen habe. Verstehen Sie? Ja, und der Trick, der ist ja auch glänzend gelungen. Dieser Tatzeuge, der hätte Mr. Cox beinahe den Hals gekostet. Ja, aber wieso um alles in der Welt haben Sie uns diese Komödie vorgespielt? Er hat sie nicht für uns gespielt, Inspektor, sondern für seinen Kollegen Philip Jumek. Er hatte mit ihm zusammen wertvolle Aktien gestohlen. Und jetzt wollte er mit den Papieren über den Kanal verduften, ohne den Gewinn mit Jumek zu teilen. Ist ihm aber nicht gelungen. Und das Lachen wird Ihnen schon noch vergehen, Mr. Jumek. Und um sicher vor Jumeks Verfolgung zu sein, da hat Kratschek sich totgestellt. Von einer Leiche nimmt man ja nicht an, dass sie ihren Komplizen betrügt. Na, allerdings. Ja, aber unglücklicherweise hatte er keine Gelegenheit mehr, mit seiner Schwester in Verbindung zu treten. Die hat er erst gestern Abend wieder getroffen, bei der abgebrannten Fischerhütte. Ich war Miss Kratschek, deswegen haben Sie doch so geschrien. Ja, ich hatte doch wirklich geglaubt, ihr seid tot. Ja, und dann seid ihr gemeinsam nach London gefahren, um im Samovar die Aktien abzusetzen. Ja. Also, meine Herrschaften, da der Fall jetzt soweit klar ist, können wir den Bahnsteig freigeben. Bahnsteig frei! Wo ist denn Mr. Cox? Dort drüben. Er unterhält sich mit Miss Dumont. Oh, dann wollen wir nicht stören. Collins, führen Sie bitte die Leute ab. Jawohl, Inspektor. Einen Augenblick! Ja? Darf ich noch eine kleine Transaktion vornehmen? Bitte, Mr. Cox. Vera, ehe wir uns trennen, geben Sie mir bitte das Geld, das Sie für die Aktien bekommen haben. Ja, ich muss wohl. Allerdings. Danke. Mr. Hasafi, hier ist Ihr Geld. Darf ich um die Aktien bitten? Ja, bitte sehr. Danke. So, Annette, hier sind Ihre Aktien. Vielen Dank, Achtung, Mr. Cox. Achtung, die Reisenden nach dem Kontinent werden jetzt gebeten, sich zur Passkontrolle. Annette, wie wär's? Ist Ihr Pass in Ordnung? Ja, natürlich. 3 Wochen Mittelmeer? Ja, das Schiff wartet, bis alle Passagiere an Bord sind. Kommen Sie, oder brauchen Sie uns noch, Inspektor? Im Gegenteil, Mr. Cox. Je weiter Sie fort sind, desto lieber ist es mir. Prost, Collins. Also, dann verabschiede ich mich, Inspektor. Es war mir beinahe ein Vergnügen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mord.